Das ARD Radio Feature. Hören, was dahinter steckt. Im Zuge der gesamten Gastarbeiterbewegung in den 60er Jahren sind natürlich sehr viele Menschen aus Südeuropa, aus Italien gekommen. Vorwiegend natürlich aus den ärmeren Bereichen Italiens, sprich aus Süditalien. Und die haben sich niedergelassen an den Standorten, wo Gastarbeiter gesucht worden sind. Das sind in der Regel die Industriestandorte gewesen. Und das sind auch die Orte, die man jetzt heutzutage wiedererkennt als Bereiche, wo wir auch vermehrt Personen feststellen, die der italienischen organisierten Kriminalität zugeordnet werden. Man muss sich entfernen von der Vorstellung, Mafia ist etwas, das nur in den Bergen Kalabriens oder Siziliens stattfindet, sondern es ist eben etwas, das selbst wenn es nicht sichtbar ist, massiv präsent ist und seine Geschäfte einfach ausübt, auch hier eben im Herzen Europas, auch hier in der reichen Deutschland. Die Politik bzw. die Industrie und die Gesellschaft hat oft kein Interesse an einer wirksamen Bekämpfung der italienischen Mafia. Warum nicht? Weil da Gelder kommen, die bringen Investitionen, die bringen Arbeitsplätze. Solingen, an einem Wochenende im Mai 2013. Die Bewohner der Klingenstadt feiern das sogenannte Dürpelfest. Ein paar Wochen zuvor wurde im Zuge einer umfangreichen Polizeirazzia gegen die italienische Baumafia unter anderem auch ein Solinger Unternehmen durchsucht. Die Einheimischen scheinen davon unbeeindruckt. Auch deutet nichts darauf hin, dass es für mich selbst am Rande des fröhlichen Treibens in Kürze zu einer äußerst unangenehmen Begegnung kommen wird. Ich werde einem Mann gegenüberstehen, der enge Beziehungen zur sizilianischen Mafia pflegt, der angeblich mit Drogen und Waffen handelt und der nur hier leben soll, um Geld zu waschen. Das Aufeinandertreffen kommt zwar plötzlich, aber nicht ganz unerwartet. Denn mein Kollege und ich sind dem Betreffenden zu diesem Zeitpunkt schon seit mehreren Monaten auf der Spur. Kaufen statt töten. Feature von Christian Bläs und Alessandro Alviani. Unsere Recherchen beginnen eher zufällig im Spätsommer 2012 in Berlin. Auch hier wurde gefeiert. Auf einem italienischen Straßenfest fällt uns ein Stand auf, der zwischen all den Imbissbuden und Kulturinitiativen irgendwie deplatziert wirkt. Er gehört zu einem Verein namens Mafia, nein danke. Uns erscheint das merkwürdig. Ist es wirklich nötig, die Menschen hierzulande vor den Aktivitäten der italienischen Mafia zu warnen? Die Mafia scheint sehr weit weg. Daran haben selbst die Morde von Duisburg im August 2007 kaum etwas ändern können. Damals waren aufgrund einer Fehde zweier verfeindeter Mafia-Clans 6 Menschen auf offener Straße erschossen worden. Seitdem, so scheint es, herrscht in Sachen Mafia wieder Ruhe in Deutschland. Doch der Schein trügt. Die Idee, also das ist den Tag nach der Bluttat in Duisburg. Wir waren alle, die italienische Community, wir waren wirklich schockiert von was passiert war. Pino Bianco ist einer der Mitbegründer von Mafia, nein danke. Seit über 20 Jahren betreibt er in Berlin ein italienisches Spezialitätenrestaurant. Das, was in den frühen Morgenstunden des 15. August 2007 in Duisburg passierte, sei nicht nur für ihn eine Art Erweckungserlebnis gewesen, sagt Bianco. Ich kann mich erinnern, den Tag, wir waren hier um 15.30 Uhr mit meinen Mitarbeitern, haben wir gegessen und jeder hat gesagt, das Problem, die den Tag hatte. Einer hat ein Taxi genommen und die Frage war, du arbeitest in einem italienischen Restaurant, zahlt ihr auch Schutzgeld? Oder die waren bei den Bäcker. Haben Sie heute Morgen schon Ihre mafiose Freunde getroffen? Noch am selben Tag erhielt Pino Bianco einen Anruf aus Rom. Am anderen Ende der Leitung meldete sich Laura Garavini, eine langjährige Bekannte. Außerdem war Laura Garavini gewählte Vertreterin der Auslandsitaliener und gleichzeitig Mitglied des Anti-Mafia-Ausschusses im italienischen Parlament. Auch für sie waren die Vorkommnisse von Duisburg ein Anlass zu handeln. Es war unerträgbar, dass gleich das Motto entstand, wo Pizza ist, ist Mafia. Das heißt, wo Italiener sind, ist gleich Mafia. Um zu zeigen, dass es genau das Gegenteil ist. Wo Italiener sind, ist Antimafia. Kam die Idee, eine Bürgergesellschaftsinitiative ins Leben zu rufen, ähnlich wie es in den letzten Jahren in Sizilien entstanden war. Eine Bewegung der Zivilgesellschaft, die Unternehmer sensibilisiert hat, sich gegen die Mafia zu wehren, falls sie bedroht werden, falls sie erpresst werden, Anzeige zu erstatten. Wenige Wochen nach den Mafiamorden von Duisburg gründeten Laura Garavini und Pino Bianco gemeinsam mit anderen Italienern, die in Deutschland leben und arbeiten, den Verein Mafia Nein Danke. Nur wenige Wochen später klingelte bei Pino Bianco erneut das Telefon. Diesmal war eine Frau am Apparat, die wie er in Berlin ein italienisches Restaurant betrieb. Der Anruf erfolgte 5 Tage vor Heiligabend 2007. Die verzweifelte Kollegin berichtete von einem mysteriösen Weihnachtsgruß, der ihr zugestellt worden war. Es handelte sich ganz offensichtlich um eine Schutzgelderpressung. Das ist um 2 Uhr passiert und um 15.30 Uhr. Es ist jemand in mein Restaurant gekommen und hat nach mir gefragt. Ich war in dem Moment nicht da, aber ein Angestellter war da. Und dann hat gesagt, okay, geben Sie ihm diesen Brief, das ist Weihnachtsgrüßen. Er weiß, um was geht. Und ich habe im Endeffekt dieselbe Brief bekommen, was diese Frau auch bekommen hat. Schließlich waren es insgesamt 44 italienische Gastronomen, die sich im Dezember 2007 auf die Initiative von Mafia Nein Danke hin bei der Berliner Kriminalpolizei meldeten. Alle hatten ein anonymes Drohschreiben erhalten. Ein paar Tage später war es so, dass in einem dieser Restaurants Feuer brachte. Ein Auto eines anderen Besitzers wurde in die Luft gesprengt. Das heißt, auch innerhalb kurzer Zeit war es wirklich so sehr gewalttätig und sehr bedrohlich. Viele der Gastronomen, die leider solche Situationen schon aus dem Geburtsland kannten, waren natürlich schon sehr besorgt. Es war gerade auch in der Weihnachtszeit, das heißt, mitten in Berlin war es auf einmal so, dass es ähnliche Verhältnisse gab wie in Neapel, wie bei dem Herzen der Camorra. Im Berliner Fall gelang es der Kripo schließlich, durch die Hinweise einzelner Gastwirte, 2 Männer festzunehmen. Die beiden Erpresser waren Mitglieder der neapolitanischen Camorra, eine von 4 italienischen Mafia-Gruppierungen, zwischen denen die Ermittler unterscheiden. Carsten Wendt, beim Landeskriminalamt Berlin Dezernatsleiter für organisierte Kriminalität, kurz OK. Wenn wir über Mafia reden, dann reden wir über die Mafia oder auch Cosa Nostra, die ihre Herkunft in Sizilien hat. Wenn wir über mafiöse Gruppen sprechen, dann müssen wir einbeziehen die Camorra aus Neapel, die 'Ndrangheta aus Kalabrien und die kleinste der Gruppierungen, die Sacra Corona Unita aus Apulien. Dies alles sind mafiöse Gruppierungen, die jeder für sich arbeitet. In einigen Fällen arbeiten sie auch gemeinsam, aber sie sind separat zu betrachten. Die beiden Berliner Camorristi wurden 2008 zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Seitdem, so Carsten Wendt, herrsche zumindest in der Hauptstadt wieder Ruhe. Wir haben zwar hier eine italienische Lokale, aber wir haben nicht die Ausprägung entsprechender Straftaten hier. Da gibt es andere Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern, wo auch weitaus mehr Italiener ansässig sind. Wir stoßen auf Zeitungsberichte, in denen von Aktivitäten der italienischen Mafia an Orten überall in Deutschland die Rede ist. Die Palette reicht von Betrügereien im Baugewerbe über Immobilieninvestitionen bis hin zur Finanzierung von Windkraftanlagen. Carsten Wendt glaubt, dass Camorra, Cosa Nostra und Co. in Deutschland insgeheim viel stärker aktiv sind, als es nach außen hin den Anschein hat. Auch Laura Garavini ist davon überzeugt, dass die Morde von Duisburg eher als eine Art Betriebsunfall zu werten sind. Weil dadurch die Aufmerksamkeit sowohl der Polizeikräfte als auch der Staatsanwälte als auch der Institutionen und der Politik wahnsinnig gestiegen ist, eigentlich nutzen sie den Raum hier auf der einen Seite, um sich zu verstecken und auf der anderen Seite auch wirtschaftliche Geschäfte zu machen, ohne dass es eben durch Gewalt oder durch Erpressungen sichtbar wird. Man muss sich entfernen von dem alten Image der Mafia. Man muss sich vorstellen, selbst die Mafia ist in der Lage, A, die Globalisierung auszunutzen, also die Internationalisierung, sich international zu bewegen. B, sie ist in der Lage, auch leider immer neue Geschäfte zu machen, auch moderne Geschäfte zu machen. Francesco Forgione hat ein Buch über die weltweiten Geschäfte der Mafia geschrieben. Der ehemalige Vorsitzende der Anti-Mafia-Kommission des italienischen Abgeordnetenhauses zeigt darin auf, wo genau auf dem Globus die verschiedenen Mafia-Gruppierungen jeweils unterwegs sind. Und auch, wie diese den Wirtschaftsstandort Deutschland untereinander aufgeteilt haben. Demnach werden Hamburg und Frankfurt von der Camorra dominiert, Köln und Wuppertal von der Cosa Nostra. Am stärksten aber habe sich in den vergangenen Jahren die kalabrische Ndrangheta in Deutschland breit gemacht. Den Schwerpunkt bilde dabei das Ruhrgebiet mit Städten wie Duisburg, Wuppertal, Bochum und Oberhausen. Laut Forgione erwirtschaften die drei großen Mafia-Organisationen Ndrangheta, Cosa Nostra und Camorra pro Jahr weltweit zwischen 120 und 180 Milliarden Euro. Den Gewinn schätzt der Fachmann dabei auf 70 bis 80 Milliarden Euro. 80 Milliarden Euro. Das ist ungefähr doppelt so viel, wie das Bundesland Nordrhein-Westfalen pro Jahr an Steuern einnimmt. Wir würden es aber gerne noch etwas genauer wissen. Deshalb wenden wir uns mit der Bitte um einen Gesprächstermin an das Bundeskriminalamt, BKA. Unsere Anfrage wird zunächst mit einer Gegenbitte beantwortet. Wir sollen der Behörde vorab einen detaillierten Fragenkatalog zumailen. Wir kommen der Forderung nach. Bei unseren Recherchen waren wir auf konkrete Fälle gestoßen und fragen danach. Ein paar Tage später erhalten wir einen Rückruf von der BKA-Pressestelle. Die Referentin am anderen Ende der Leitung bittet um Verständnis dafür, dass das BKA zu einzelnen Ermittlungsverfahren, Personen oder Firmen keine Auskunft geben könne. Ansonsten sei BKA-Präsident Jörg Zierke uns gegenüber aber auskunftsbereit. Das, was der BKA-Präsident uns im persönlichen Gespräch über die italienische organisierte Kriminalität hierzulande schließlich verrät, bleibt deshalb insgesamt leider ziemlich unkonkret. Also mit dem Fall der Mauer sind verstärkt auch Mafia-Gruppierungen in die neuen Länder übergesiedelt. Das haben wir durchaus festgestellt, weil man dort sofort versucht hat, sich neue Märkte zu erschließen. Dazu haben die Italiener uns auch mitgeteilt, dass man in Italien aufgeschnappt hat, dass die Bosse verschiedener Camorra-Clans den Auftrag gegeben hätten, alles aufzukaufen, was man bekommen könne. Aktuell ist festzustellen, dass hauptsächlich italienische Staatsangehörige aus San Luca, also aus Kalabrien, im Bereich Thüringen und Sachsen sich angesiedelt haben, dort auch Restaurants führen. Aber über illegale Tätigkeiten dieser Menschen haben wir keine Informationen. Also von daher ist das etwas, was sich im legalen, teilweise im halblegalen, illegalen Rahmen abspielt, aber was eben dann auch nicht so einfach aufzuklären ist, jedenfalls nicht mit den Instrumenten, die wir in Deutschland haben. Mit den genauen fahndungstechnischen und rechtlichen Problemen beim Bekämpfen der organisierten Kriminalität werden wir uns später noch beschäftigen. Bleibt festzuhalten, wirklich Neues haben wir durch das BKA nicht erfahren. Auch klingen die entsprechenden Zahlen aus dem offiziellen Lagebericht der Behörde zur organisierten Kriminalität in Deutschland nicht wirklich bedrohlich. Sie beziehen sich auf das Jahr 2011. In dem Bericht heißt es: Die Anzahl italienisch dominierter OK-Gruppen blieb mit 29 im Vergleich zum Vorjahr 30 nahezu konstant. Die Hauptaktivitäten lagen in den unterschiedlichsten Kriminalitätsbereichen. Vorwiegend im Rauschgifthandel und Schmuggel mit Kokain sowie im Bereich der Fälschungskriminalität von Bargeld. Mit dieser mageren offiziellen Darstellung wollen wir uns nicht abspeisen lassen. Darum machen wir uns auf die Suche nach einem zweiten, allerdings internen BKA-Bericht, der uns deutlich vielversprechender erscheint. Von diesem ist in Zeitungsartikeln die Rede, die sich mit den Aktivitäten italienischer Gruppierungen der organisierten Kriminalität in Deutschland beschäftigen. Nach diversen Telefonaten haben wir endlich einen Kollegen ausfindig machen können, der bereit ist, uns eine Kopie des internen BKA-Schriftstücks zu überlassen. Den Bericht mit der Post zu schicken, erscheint ihm zu riskant. Darum besteht er auf einer persönlichen Übergabe. Wir treffen uns in Süddeutschland. Bei dem Papier handelt es sich um eine Analyse aus dem Jahr 2009. Sie trägt den Vermerk nur für den Dienstgebrauch und widmet sich auf immerhin 220 Seiten ausschließlich einer einzigen der vier bekannten Mafia-Gruppierungen, nämlich der kalabrischen Ndrangheta. Zu vielen der rund 1000 aufgelisteten Personen sind detaillierte Informationen enthalten. Davon beziehen sich viele auf kriminelle Machenschaften wie Drogenhandel oder Geldwäsche, aber auch Mord. So heißt es zum Beispiel über einen der genannten: Bereits in den 70er Jahren zogen die ersten italienischen Staatsangehörigen aus Corigliano Calabro nach Wuppertal-Remscheid. Damals wurde Paolo M. als Mafia-Pate des Bergischen Landes berühmt. M. betrieb in der Innenstadt ein Café, das Treffpunkt und Anlaufstelle italienischer Straftäter war. 1988 wurde M. auf Anweisung des Clanführers C. erschossen, da er ohne Zustimmung des Clans Geschäfte auf eigene Faust gemacht hatte. Das Café ist bis heute in italienischer Hand. Es ist immer noch ein Treffpunkt italienischer Straftäter. Um das wahre Ausmaß der Mafia-Aktivitäten hierzulande scheint es also offenbar doch etwas ernster bestellt zu sein, als es das BKA offiziell zugeben will. Dieser Eindruck drängt sich zumindest beim Lesen der internen Analyse auf, auch wenn diese bereits ein paar Jahre alt ist und wir an neuere Daten nicht herankommen. Wir sind ins Rheinland gefahren. Im Großraum Köln leben rund 35.000 Menschen sizilianischer Herkunft. Die Region gilt nach Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden vor allem für Angehörige der sizilianischen Cosa Nostra als bevorzugter Aktions- und Rückzugsraum. Weshalb wir aber eigentlich hergekommen sind? Wir haben gehört, dass italienische Mafia-Experten auskunftswilliger sein sollen als ihre deutschen Kollegen. Einen von ihnen hoffen wir hier anzutreffen. Im Polizeipräsidium Köln hält Roberto Scarpinato ein Referat zum Thema Mafia in Deutschland. Der leitende Oberstaatsanwalt aus Palermo versucht den Zuhörern klarzumachen, dass Cosa Nostra, Camorra und Co. in Mitteleuropa nach dem Motto Geld statt Gewalt vorgehen. Das heißt, die verschiedenen Mafia-Gruppierungen kaufen sich auch in Deutschland in Unternehmen ein, um auf diese Weise ihre Gewinne aus Drogen, Menschen und Waffenhandel in die legale Wirtschaft einzuschleusen. Das ist aber noch nicht alles. Kurz vor Schluss seines Vortrags kommt Scarpinato plötzlich auf einen Mann zu sprechen, der als Drogenhändler jahrelang in ganz Europa unterwegs gewesen sein soll und der sich inzwischen angeblich in Deutschland niedergelassen hat. Der Betreffende betreibe im Raum Solingen ein Unternehmen für Mikroelektronik, behauptet Scarpinato. Der Staatsanwalt ist überzeugt davon, dass die entsprechende Firma vor allem dazu dient, illegal erwirtschaftete Gelder zu waschen, weitgehend unbehelligt von deutschen Ermittlungsbehörden. Als wir ihn ansprechen, betont Scarpinato als erstes die besondere Bedeutung, die der Wirtschaftsstandort Deutschland für die italienische Mafia hat. Deutschland gilt als bevorzugter Ort für Investitionen, weil es sich im Herzen Europas befindet und auch über eine starke Wirtschaft verfügt. Weil die Mafia einen Großteil ihrer Gelder inzwischen in Deutschland investiert, besteht die Gefahr, dass auch ihr politischer Einfluss hierzulande zunehmen wird. Denn immer mehr Mafia-Unternehmen werden an Personengesellschaften mit deutschen Strohmännern überschrieben. Diese wiederum verfügen oft über gute Beziehungen zu deutschen Steuerberatern, Rechtsanwälten und manchmal auch Politikern. Weil diese Personengesellschaften pro Jahr offiziell meist weniger als 500.000 Euro Umsatz und 50.000 Euro Gewinn machen, eignen sie sich hervorragend, um Mafia-Gelder zu waschen. Unternehmen, die die Grenze von 500.000 Euro Umsatz und 50.000 Euro Gewinn pro Jahr unterschreiten, sind nach deutschem Recht von der Buchführungspflicht befreit. In diesem Fall reicht es aus, dem zuständigen Finanzamt eine simple Einnahmenüberschussrechnung vorzulegen. Was den italienischen Unternehmer aus Solingen anbelangt, hält sich Roberto Scarpinato uns gegenüber leider bedeckt. Nur zwei Dinge will er verraten. Erstens: Der von ihm erwähnte Mann stamme ursprünglich aus der Nähe von Palermo. Zweitens habe der Betreffende als Tarnung für seine umfangreichen Drogen- und Waffengeschäfte auch dort eine Elektronikfirma betrieben. Den Namen des Betreffenden und auch den seiner aktuellen Solinger Firma will uns der Mafiajäger aus Sizilien aber nicht verraten. Immerhin, wir verfügen damit über einen vielversprechenden Hinweis. Dadurch gelingt es uns vielleicht, dem verdeckten Treiben der Mafia in Deutschland anhand eines ganz konkreten Beispiels auf die Schliche zu kommen. Ein paar Wochen später lande ich auf Sizilien. Ich bin hergekommen, weil wir im Raum Solingen beim besten Willen kein einziges Mikroelektronikunternehmen mit italienischem Besitzer haben ausfindig machen können. Unsere letzte Hoffnung, die Identität des Mannes doch noch herauszufinden, setzen wir darum auf Palermo. Hier soll der Verdächtige laut Roberto Scarpinato ursprünglich herkommen. Aus juristischen Gründen entscheiden wir uns, in dieser Sendung Personen- und Ortsnamen zu ändern. Ein Hinweis aus dem Umfeld der Polizeibehörde von Palermo führt mich nach Caccamo. Hier, 50 Kilometer weiter südlich, befand sich angeblich jene Elektronikfirma, die dem von uns gesuchten Mann gehört haben soll. Als ich in Caccamo ankomme, liegt das 8000 Einwohnerstädtchen in der Mittagshitze fast da wie ausgestorben. Die Adresse, die man mir gegeben hat, entpuppt sich als wenig vielversprechend. Unvermittelt stehe ich vor einem unscheinbaren, rot gestrichenen Garagentor. Es ist verschlossen. Von einem Firmenschild, geschweige denn von einer ganzen Firma, ist weit und breit nichts zu sehen. In der Nachbarschaft treffe ich auf einen Mann mittleren Alters. Als ich ihn frage, ob es im Ort eine Elektronikfirma gebe, muss er nicht lange überlegen. Ja, aber die sei vor ein paar Jahren geschlossen worden. Außerdem habe sich diese nicht direkt in Caccamo befunden, sondern ein paar Kilometer außerhalb. Ob die Garage mit dem roten Tor etwas mit der Firma zu tun habe, wisse er nicht. Dafür hat er den Namen des Unternehmens schon einmal gehört. Nennen wir es Lume Italia. Ein kurzer Blick ins Internet genügt, um mir zu zeigen, ich bin auf der richtigen Spur. Laut der Internetseite einer sizilianischen Regionalzeitung wurde das Vermögen der Firma, die wir Lume Italia nennen, rund 11 Millionen Euro 2009 durch die Staatsanwaltschaft in Palermo konfisziert, der Betreiber zu 21 Jahren Haft verurteilt. Die Anklage damals lautete auf internationalen Drogenhandel. Irgendwie kommt mir der Name des Verurteilten bekannt vor. In einem Zeitungsartikel aus dem Jahr 2011 hatte ich ihn schon einmal gelesen. Darin ging es um die Eröffnung eines Lokals in Deutschland, genauer gesagt in Solingen. Offenbar haben wir also wirklich jenen Mann identifizieren können, von dem Roberto Scarpinato in Köln erzählt hat. Der zu ursprünglich 21 Jahren Haft Verurteilte stammt demnach aus Caccamo. Auch ihm verpassen wir sicherheitshalber einen anderen Namen. Francesco K. soll er in diesem Feature heißen. Wie aber kann es sein, dass er sich frei in Solingen herumtreibt? In einem Bürogebäude in Palermo treffe ich einen Informanten. Er stammt aus dem Umfeld der Ermittlungsbehörden und legt größten Wert darauf, anonym zu bleiben. Als erstes erklärt er mir, warum sich Francesco K. trotz Verurteilung auf freiem Fuß befindet. Sinngemäß sagt er: In erster Instanz wurde er tatsächlich zu 21 Jahren Haft verurteilt. Aber in Italien wird ein Urteil erst in dritter Instanz rechtskräftig. Darum wurde K. nach einem Jahr wieder freigelassen. Denn zu diesem Zeitpunkt war das Hauptverfahren immer noch nicht eröffnet. Laut Gesetz darf in solch einem Fall niemand länger als 12 Monate in Untersuchungshaft bleiben. Inzwischen hält sich K. wohl in Deutschland auf. Zuvor war er in einem Gefängnis von Palermo untergebracht. Der Informant erzählt weiter, Francesco K. sei Kopf einer Bande gewesen, die auf internationalen Drogenhandel spezialisiert war. Gemeinsam mit seinen Komplizen habe er eine kriminelle Organisation aufgebaut, die in Belgien und den Niederlanden Kokain ankaufte. Anschließend wurde das Rauschgift weiterverkauft, unter anderem auch nach Deutschland, vor allem aber in die Gegend um Caccamo, Kars Heimatort. Ende 2006 sei er in Messina verhaftet worden. Zwar handle es sich bei ihm im engeren Sinne nicht wirklich um ein Mitglied der Mafia, sagt der Informant. Doch entspreche sein Modus operandi durchaus dem Vorgehen der bekannten Mafia-Gruppierungen. Zudem seien Kars Beziehungen zur Cosa Nostra ausgesprochen eng. Die Verbindungen zwischen K. und der Cosa Nostra ergeben sich aus seinen familiären Beziehungen. Seine Schwester war mit dem Sohn des Mafia-Chefs von Kakamo verheiratet. K. hat für die Mafiosi aus der Region auch des Öfteren Waffen besorgt. Ausgerechnet die eigene Schwester habe Francesco K. eines Tages in erhebliche Schwierigkeiten gebracht, berichtet der Informant. Nicht nur, weil deren Ehe mit dem Mafiosi aus Kakamo in die Brüche gegangen sei, Lucia K. habe sich zusätzlich auch noch auf eine Liaison mit einem Polizisten eingelassen und sich später sogar der Staatsanwaltschaft als Kronzeugin gegen ihren Bruder angeboten. Was ich dann zu hören bekomme, klingt geradezu unglaublich. Ich zitiere wieder sinngemäß. Die Schwester hatte sich mit ihren beiden Kindern in ein Kloster zurückgezogen. Als sie sich entschied, mit der Justiz zusammenzuarbeiten, wurden ihre Kinder angeblich von ihrem Ex-Mann entführt. Und zwar ihrer Aussage nach mit Hilfe ihres eigenen Bruders, Francesco K. Dieser war stinksauer auf seine Schwester, weil sie ihm durch ihre Zusammenarbeit mit der Justiz eine weitere Karriere in der Mafia verbaut hatte. Darum hatte er seinem Schwager bei der Entführungsaktion geholfen. Später kam es deswegen auch zum Prozess. Ich weiß aber nicht, was dabei herausgekommen ist. Soweit ich informiert bin, sitzt der Vater der Kinder inzwischen im Gefängnis. Jedenfalls war es Francesco K. aufgrund des schändlichen und unehrenhaften Verhaltens seiner Schwester anschließend nicht möglich, innerhalb der Cosa Nostra weiter Karriere zu machen. Hat sich Francesco K. nach seiner vorzeitigen Entlassung aus dem Gefängnis also in Deutschland eine zweite kriminelle Karriere aufgebaut? Mein Informant verspricht, mir in den nächsten Tagen umfangreiche Unterlagen zukommen zu lassen, die diese Frage beantworten könnten. Aus diesen ließen sich alle wichtigen Details über Francesco K.'s dunkle Machenschaften in Deutschland entnehmen, sagt er. Nächste Station, Solingen, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung. Der Zeitungsartikel aus dem Jahr 2011 ist bislang der einzige Hinweis darauf, dass sich Francesco K. tatsächlich in Solingen aufhalten könnte. Aus dem Text geht hervor, dass es sich bei dem Betreiber des genannten Lokals um einen Mann handelt, dem wir den Namen Pasquale K. geben. Sein Vater, Francesco K., kommt darin sogar persönlich zu Wort. Die Internetpräsenz des Lokals gibt nicht viel her. Einer Eingebung folgend füttere ich die Suchmaschine darum in einem zweiten Anlauf ausschließlich mit der dazugehörigen Adresse. Und siehe da, unter exakt derselben Anschrift taucht plötzlich der Name eines sizilianischen Restaurants auf. Könnte es sein, dass Familie K. an diesem Ort ursprünglich eine Pizzeria betrieb und dass sie diese 2011 dicht machte, damit Pasquale K. später in exakt denselben Räumlichkeiten sein Lokal eröffnen konnte? Ich erinnere mich unwillkürlich an eine Passage aus dem Buch des Mafia-Experten Francesco Forgione. In Wirklichkeit erfüllen diese Pizzerien und Restaurants mehrere Funktionen. Zum einen arbeiten dort fast nur Leute, die mit den Clans in Kontakt stehen, vorzugsweise in verwandtschaftlicher Beziehung. Des Weiteren dienen sie als Versteck für Mitglieder, die auf der Flucht sind. Beim Drogenverkauf und Transport spielen sie eine zentrale Rolle. Man muss sich nur die finanzielle Historie eines solchen Restaurants ansehen. Die Inhaberwechsel, die Bankrotterklärungen, die An- und Verkäufe. Dann wird schnell deutlich, dass das Lokal im Grunde ständig im Besitz einer Familie bleibt und so der Mafia als Ort der Geldwäsche dient. Auch die Internetseite des sizilianischen Restaurants ist schnell gefunden. Offenbar eine virtuelle Leiche. Aber das World Wide Web vergisst ja bekanntlich kaum etwas. Bei der Suche nach dem Betreiber der Website erwartet mich allerdings erstmal eine Enttäuschung. Als offizieller Domaininhaber ist eine Frau namens Petra F. verzeichnet, offenbar eine Deutsche. Die Vermutung, Francesco K. habe mithilfe der Pizzeria womöglich Drogengelder gewaschen, scheint insofern wohl etwas voreilig gewesen zu sein. Doch dann google ich routinemäßig auch noch den Namen Petra F. und bin mir plötzlich ziemlich sicher, wohl doch auf eine heiße Spur gestoßen zu sein. Ein Zivilfahnder hat mir angeboten, mich zu Lume Italia zu bringen, Francesco K.'s ehemaliger Firma. Unterdessen hat mein geheimer Informant aus Palermo tatsächlich Wort gehalten. In meinen Händen befinden sich jetzt mehrere hundert Seiten Papier mit Informationen über unseren mutmaßlichen Drogen- und Waffenhändler. Von Kronzeugenberichten über Transkriptionen abgehörter Telefonate bis hin zur kompletten Anklageschrift. Aus den Dokumenten geht hervor, dass die Lume Italia Anfang März 2001 gegründet wurde. Als offizieller Geschäftsführer fungierte ein Mann namens Luigi Carpato. Auch seinen Namen haben wir für diese Sendung geändert. Er war mit Francesco Cars Tochter liiert. Soweit, so gut. Doch dann folgt die erste Überraschung. Francesco K. lebte zu dieser Zeit schon längst in Solingen. Es kann also keine Rede davon sein, dass er sich erst nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis dorthin abgesetzt hat. Den Unterlagen zufolge steuerte K. seine illegalen Drogengeschäfte schon mindestens seit Mitte der 1990er Jahre von Solingen aus. Unter den Papieren befindet sich auch die Aussage eines Kronzeugen. Bei ihm handelt es sich um einen Drogenhändler, der dem kriminellen Treiben eigentlich schon den Rücken gekehrt hatte. Der Italiener lebte Mitte der 90er Jahre in Solingen. Ende 1996, so berichtet der Kronzeuge, hätten ihm jedoch plötzlich finanzielle Probleme zu schaffen gemacht. Daraufhin sei er eines Tages von Francesco K. angesprochen worden. Er sagte, er habe gehört, dass ich in Schwierigkeiten stecke. Er könne mir gerne 20.000 Mark leihen, falls ich ihm im Gegenzug einen Gefallen tun würde. Ich hätte doch früher schon als Drogenhändler gearbeitet. Er suche jetzt jemanden, der für ihn in Holland ein Pfund Kokain abholen und nach Deutschland bringen könne. Ich sagte, okay, ich kümmere mich darum. Von da an habe ich regelmäßig die Drogentransporte für ihn organisiert. Nach einer knappen Stunde Fahrt haben wir das Ziel erreicht. Vor uns, am Ende einer Schotterpiste, liegen die verlassenen Gebäude der 2009 stillgelegten Lume Italia. Laut Anklageschrift sei hier ein Teil des Geldes gelandet, das Francesco K. mit seinen illegalen Drogengeschäften verdiente. Dazu habe er das Kokain zunächst in Holland und Belgien gekauft und anschließend von Solingen aus auf die Reise geschickt. Mal per Pkw, per Lkw oder auch mit der Bahn. Veräußert worden sei die heiße Ware dann über lokale Händler im Raum Kakamo, mit Duldung des lokalen Cosa Nostra-Clans. Einer der 17 Lume Italia-Mitarbeiter, so besagen die Unterlagen weiter, fungierte als Chemiker. Ihm oblag es, die Qualität des angekauften Kokains zu prüfen und anschließend telefonisch seinen eigentlichen Chef in Solingen zu informieren. An der Seite des Zivilfahnders, der mich hergebracht hat, komme ich mir vor wie ein Nebendarsteller in einem billigen Mafia-Film. Mein Begleiter erfüllt so ziemlich jedes Klischee aus Kino und Fernsehen. Er ist etwa Mitte 40, groß, sportlich und trägt ein weißes, ärmelloses T-Shirt, Jeans sowie eine Sonnenbrille. Was mich aber richtig beeindruckt, ist die Pistole, die er lässig vorne in seinen Hosenbund geschoben hat. Eine Beretta 92 FS, wie er sagt. Die Gebäude der ehemaligen Lume Italia bestehen aus mehreren ockergelb gestrichenen Garagen und Flachbauten. Ich beginne mich umzusehen. Mein Begleiter hält sich im Hintergrund. Er achtet darauf, dass uns niemand entdeckt. Ich kann erkennen, dass im Innern ein ziemliches Durcheinander herrscht. In manchen Ecken türmt sich Abfall. In Regalen liegen Büroartikel, Kerzen und der Wandkalender einer Kreuzfahrtgesellschaft. Auf einem verwaisten Schreibtisch entdecke ich neben einer einsamen Computertastatur den Prospekt einer Elektronikfirma. Er trägt die Aufschrift Leuchtenprogramm sowie die Jahresangabe 2006-2007. Der Katalog stammt von einer Firma aus Solingen. Mein Begleiter drängt zum Aufbruch. Er glaubt, etwas gehört zu haben. Eigentlich würde ich mich gerne noch etwas länger umschauen, doch ich habe auch so genug gesehen. Wir steigen ins Auto und fahren zurück nach Palermo. Auch ich bin unterwegs. Die Spur der Petra F., die ich aufgenommen habe, führt in ein Gewerbegebiet in einem Solinger Vorort. Dort befindet sich ein Unternehmen, das seit über 40 Jahren Leuchten produziert. dass mein Kollege auf Sizilien, etwa zur selben Zeit, auf einen Katalog genau dieses Betriebs gestoßen ist, kann ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen. Dafür weiß ich, dass einer der beiden Geschäftsführer der besagten Leuchtenfirma den Namen Petra F. trägt. Der Sitz der Firma, bei der Petra F. als Geschäftsführerin fungiert, entpuppt sich als unauffälliger, einstöckiger Waschbetonbau. Vor und neben dem Gebäude parken ein paar private Pkw. Eine Zufahrt führt links am Haus vorbei zu den eigentlichen Produktionshallen. Insgesamt sollen hier, laut Roberto Scarpinato, rund 500 Menschen beschäftigt sein. Nichts deutet darauf hin, dass sich hinter der nüchternen Fassade irgendwelche illegalen Machenschaften abspielen könnten. Doch die Unterlagen, die wir von unserem Informanten aus Palermo erhalten haben, lassen daran keinen Zweifel. Demnach hat Francesco K. von hier aus wiederholt vertrauliche Telefonate geführt. Auch dienten ihm die Büros der Firma als Anlaufstelle für konspirative Treffen. Das ist aber noch nicht alles. Abgehörte Telefonate belegen, dass K. einen nicht unerheblichen Teil aus dem Gewinn seiner Drogengeschäfte in die Solinger Leuchtenfirma gesteckt hat. Belege für Francesco K.'s Verstrickung in lokale Wirtschaftsunternehmen finden sich nicht nur in den Unterlagen. Etwa 100 Meter entfernt von der Leuchtenfabrik parkt ein unauffälliger Transporter mit blauer Plane. Nur, dass das Fahrzeug keinerlei Aufschrift trägt, wirkt irgendwie merkwürdig. Aus der Nähe erkenne ich, dass die Plane ursprünglich sehr wohl beschriftet war. Allerdings scheint jemand die Buchstaben inzwischen entfernt zu haben. Ein Zettel am Seitenfenster der Fahrertür macht auch deutlich, warum. Der LKW steht zum Verkauf. Es gelingt mir, einen Teil der ursprünglichen Aufschrift zu entziffern. Bei einem handelt es sich um den Ortsnamen Cacamo, den Standort der Lume Italia. Dass der Transporter ausgerechnet hier auftaucht, vor einer größeren Werkhalle, kann mich nicht wirklich überraschen. Denn die Halle gehört zu einer Schreinerei der Familie K. Als Geschäftsführer ins Handelsregister eingetragen, ist Francesco K.'s Sohn Pasquale. Derselbe Pasquale K., der in der Solinger Innenstadt bereits das Lokal betreibt. Einträge in verschiedenen Unternehmensdatenbanken und Handelsregistern zeigen, dass sich die Familie K. im Raum Solingen offenbar ein kleines Firmenimperium aufgebaut hat. Dazu gehören, außer der Leuchtenfabrik, dem Lokal und der Schreinerei, unter anderem auch ein Lebensmittelgeschäft sowie Betriebe aus dem Kfz- und Baugewerbe. In welchen familiären Beziehungen sie dabei genau zueinander stehen, lässt sich anhand der Datenbanken leider nicht erkennen. In Palermo treffe ich mich noch einmal mit meinem Informanten. Kann er uns vielleicht dabei helfen, die genauen Familienverhältnisse innerhalb des Clans zu klären? Mein Gesprächspartner klärt mich darüber auf, dass es sich bei Petra F., der Geschäftsführerin der Solinger Leuchtenfirma, offenbar nicht nur um eine Strohfrau handelt. Petra F. ist sogar mit Francesco K. verheiratet. Als nächstes holt der Informant aus seinem Aktenkoffer ein großformatiges, zusammengefaltetes Papier hervor. Als er dieses ausbreitet, glaube ich meinen Augen nicht zu trauen. Vor mir liegt eine Übersicht in Form eines Spinnennetzes. Auf ihr sind weit über 100 Personen und Firmen aus verschiedenen Branchen mit genauen Adressdaten verzeichnet. Viele davon sind, zum Teil mehrfach, durch Pfeile miteinander verbunden. Neben diesen finden sich Anmerkungen wie befreundet oder verfeindet, beziehungsweise Begriffe wie Strohmann, Kurier, tatsächlicher Besitzer oder Mafiosi und Drogendealer. Nicht alle Personen tragen italienische Namen. Einer allerdings schon. Er befindet sich im Zentrum des Diagramms, dort, wo viele der Netzfäden zusammenlaufen. Er lautet Francesco K. Das Plakat mit den verschiedenen Firmen, Angehörigen und Kontaktleuten des Familienclans wurde nicht etwa von italienischen Mafiajägern angefertigt. In der oberen linken Ecke des Plakats findet sich vielmehr die Anschrift einer deutschen Ermittlungsbehörde. Also frage ich bei der zuständigen Pressestelle nach, was genau es mit der Übersicht auf sich hat und ob man annehmen darf, dass die deutsche Polizei den Clan nach wie vor im Visier hat. Die Antwort kommt per E-Mail und lässt nicht lange auf sich warten. Die von Ihnen angefragten Informationen unterliegen grundsätzlich der Geheimhaltung und sind als Verschlusssache eingestuft. Aus diesem Grund ist es leider nicht möglich, Ihre Fragen zu beantworten. Ob Francesco K. tatsächlich nach wie vor mit Drogen und Waffen handelt, dafür erhalten wir also keine offizielle Bestätigung. Die uns vorliegende Übersicht scheint dies aber zumindest nahezulegen. Aufgrund des dort aufgezeigten Netzwerks aus Firmen und Personen dürfte K. im Zweifelsfall kaum Probleme haben, Geldwäsche im klassischen Stil zu betreiben. So könnte er die Erträge aus illegalen Geschäften in dem Lokal seines Sohnes ganz einfach als Bareinkünfte aus dem Verkauf von Speisen und Getränken verbuchen. Oder einzelne Firmen wickeln untereinander Scheingeschäfte ab, für die sie sich gegenseitig Rechnungen ausstellen und entsprechende Beträge überweisen. Sind die entsprechenden Gelder erst ein paar Mal hin und her geflossen, dürfte es den zuständigen Finanzämtern extrem schwer fallen, deren genaue Herkunft nachzuverfolgen. Erst recht deshalb, weil kaum eine der Firmen aus K.s Netzwerk mehr als 500.000 Euro Umsatz pro Jahr machen dürfte. Dadurch sind diese von der Buchführungspflicht befreit. Wie kann es sein, dass die deutsche Polizei offenbar nichts gegen Francesco K. und andere Personen unternimmt, die auf der Übersicht aufgelistet sind? Ich frage bei Thomas Jungblut nach. Jungblut leitet beim Landeskriminalamt Düsseldorf die Abteilung zur Bekämpfung organisierter Kriminalität. Wenn wir den Hinweis bekommen, dass eine Person, die in Italien der organisierten Kriminalität angehören soll, sich hier in Nordrhein-Westfalen niedergelassen hat, dann gucken wir, stimmt das? Gibt es diese Person? Hat die sich hier niedergelassen? Was macht die hier? Und da gibt es einen kleinen Unterschied. In Italien ist die Zugehörigkeit zur Mafia schon ein Straftatbestand. Wir müssen hier nachweisen, dass er eine bestimmte Straftat begangen hat. Es sei denn, es gibt ein Rechtshilfe- oder Auslieferungsersuchen der italienischen Behörden, was in der Regel nicht der Fall ist. Wenn es kein Rechtshilfeersuchen gibt, müssen wir gucken, was die Person macht. Das Betreiben einer Pizzeria, eines Gastronomiebetriebes oder ähnliches ist kriminalistisch natürlich hochinteressant, begründet aber an sich noch keinen Anfangsverdacht für eine Straftat, sodass wir mit den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, mit den rechtlichen Möglichkeiten, versuchen, Material zu sammeln, um dann festzustellen, können wir ein Strafverfahren einleiten, ja oder nein. Je unverdächtiger sich ein Mensch hier verhält, desto schwieriger wird das natürlich. Das ist ganz klar. Übertragen auf unseren Fall heißt das, herauszufinden, ob Francesco K. in Deutschland tatsächlich kriminellen Geschäften nachgeht, ist also schwierig. Zumal hierzulande den Ermittlungsbehörden im Kampf gegen die organisierte Kriminalität durch die Gesetzgebung oft die Hände gebunden sind. Von italienischer Seite wird mehrfach darauf hingewiesen, dass wir in Deutschland zwei große Fehler hätten. Zum einen die sogenannte Beweislastumkehr bei der Geldwäsche und zum anderen, dass wir hier nicht so abhören würden wie in Italien. Die Beweislastumkehr bezieht sich auf eine gesetzliche Regelung, die in Italien praktiziert wird. Von ihr können so manche deutsche Ermittler nur träumen. In Italien muss eine Person im Zweifelsfall nachweisen, dass sie das Geld legal erworben hat, mit dem sie ein Geschäft abwickeln will. Gelingt ihr dies nicht, wird das Vermögen vom Staat einkassiert. In Deutschland verhält es sich genau andersherum. Stoßen Fahnder bei einem Verdächtigen auf einen größeren Betrag ungeklärter Herkunft, dann müssen sie dem Betreffenden nachweisen, dass dieser das Geld illegal erwirtschaftet hat. In der Regel ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Auch in Bezug auf das heimliche Abhören von Telefongesprächen sind die gesetzlichen Unterschiede zwischen beiden Ländern eklatant. Und wenn ich die Situation in Italien mit der in Deutschland vergleiche, dann ist es, denke ich mal, unstrittig, dass in Italien die italienische organisierte Kriminalität viel tiefer in die Gesellschaft verwurzelt ist als bei uns in Deutschland. Das hat zur Folge, dass die italienische Gesellschaft auch bereit ist, sehr viel tiefer gehende Rechtseingriffe zu dulden, als das bei uns in Deutschland der Fall wäre. Von daher ist es nicht ungewöhnlich, dass natürlich in Italien das Abhören von Telefongesprächen, von Räumen, Privaträumen, von öffentlichen Räumen ein Mittel ist, um Personen zu identifizieren, die dann italienischen OK angehören und sie dann entsprechend zu verurteilen. Bei uns in Deutschland sind strengere Voraussetzungen für das Abhören von Telefongesprächen oder sogar von Wohnräumen vorgegeben. Anfang 2008 trat das Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen in einer überarbeiteten Fassung in Kraft. Darin wurde der Katalog solcher Straftaten eingeschränkt, zu deren Aufklärung eine Telefonüberwachung überhaupt angeordnet werden darf. Zu ihnen gehören seitdem nur noch solche Vergehen, bei denen den Tätern im Falle einer Verurteilung mindestens 5 Jahre Haft drohen. Darunter fallen zum Beispiel Drogendelikte, schwere Betrugsfälle und Mord. Tatsächlich hörten deutsche Ermittler schon Mitte 2002 3 Monate lang Francesco K.'s Telefongespräche ab. Doch gelang es ihnen nicht, innerhalb der gesetzlich gesetzten 3-Monatsfrist ausreichend Belastungsmaterial zusammenzutragen. Daraufhin konnte der Fall in Deutschland zunächst nicht weiter verfolgt werden. Das Solinger Dürpelfest scheint eine gute Gelegenheit, das Lokal von Francesco K.'s Sohn einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Unweit des Trubels und all der Buden und Karussells werde ich es hoffentlich schaffen, unbemerkt einen Blick zu riskieren. Als ich die Adresse am Rande der Innenstadt erreiche, sehe ich, dass ich sogar 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen habe. Denn direkt gegenüber von dem gesuchten Lokal befindet sich ein Spielcasino, das mein Kollege und ich bisher ebenfalls nur aus den Unterlagen der italienischen Staatsanwaltschaft kennen. Demnach wird die Spielhölle von K. hin und wieder als Umschlagplatz für Drogen und Waffen genutzt. Ich postiere mich etwa 30 Meter entfernt an einer Straßenecke. Hinter einem parkenden Auto stehend, versuche ich möglichst unauffällig die Szenerie im Auge zu behalten. Es sind keine 5 Minuten vergangen, da erscheint plötzlich Francesco K. Bislang kenne ich K.'s Gesicht nur von einem Fahndungsfoto der italienischen Polizei. Als sich der mutmaßliche Drogendealer jetzt plötzlich vor mir aufbaut, beschleicht mich unwillkürlich das Gefühl, einem alten Bekannten gegenüberzustehen. Nur scheint dieser nicht besonders erfreut, mich wiederzusehen. K. ist etwa 1,80 groß, trägt kurzgeschorenes dunkles Haar und eine Brille mit schwarzem Rand. Mit misstrauischem Blick und einer Zigarette in der Hand fragt er mich ziemlich schroff und in akzentfreiem Deutsch, ob ich jemanden suchen würde. Er behauptet, seine Mitarbeiter hätten mich bemerkt. Das ist im Grunde völlig unmöglich. Es sei denn, K. hätte eine Überwachungskamera installieren lassen, die ständig die Umgebung des Lokals kontrolliert. Eigentlich könnte ich K. jetzt mit unseren Rechercheergebnissen konfrontieren und ihn zur Rede stellen. Doch durch sein plötzliches Auftauchen bin ich wie paralysiert. Außerdem weiß ich, dass K. nicht selten eine Waffe bei sich trägt. Auch wenn das Risiko gering sein mag, von ihm auf offener Straße ernsthaft bedroht zu werden, trete ich lieber den Rückzug an. Unter dem Vorwand, bloß auf einen Bekannten gewartet zu haben, mache ich mich aus dem Staub. Immerhin steht jetzt zweifelsfrei fest, dass sich der mutmaßliche Drogen- und Waffendealer tatsächlich in Solingen aufhält. Eigentlich hätte ich gerne noch weiter recherchiert, wo und wie die verschiedenen Mitglieder der Familie K. in Solingen wohnen. Doch nach der Begegnung mit dem Clanchef erscheint mir dieses Vorhaben zu riskant. Darum beschließe ich, die Recherche vor Ort abzubrechen. Stattdessen mache ich mich auf den Weg nach Bonn. In Bonn treffe ich mich mit Egbert Bülles. Bülles war von 1996 bis zu seiner Pensionierung im Jahre 2012 Oberstaatsanwalt in Köln. Über seinen Kampf gegen die organisierte Kriminalität hat er ein Buch geschrieben mit dem Titel »Deutschland – Verbrecherland«. Kennengelernt haben wir uns schon ein paar Monate zuvor auf der Mafia-Tagung im Kölner Polizeipräsidium. Bülles regt sich noch immer darüber auf, dass sich seinerzeit kein einziger deutscher Politiker auf der Veranstaltung hatte blicken lassen. Da waren also 3 Tage Veranstaltungen, Filme, Diskussionen und so weiter. Leider, muss ich auch sagen, waren auch wenige Kollegen, also Staatsanwälte da. Richter habe ich keinen einzigen gesehen. Aber von unseren Politikern, da will ich ein Beispiel nennen. Als die SPD in der Opposition war, haben die eine große Anfrage gemacht im Landtag, bei der CDU-FDP-Regierung, die Mafia hätte Nordrhein-Westfalen im Griff. Was denn die Landesregierung dagegen zu tun hatte? 2 Jahre später sind sie an der Macht, es passiert nichts. Nach Aussage eines italienischen Staatsanwalts wäscht alleine die 'Ndrangheta 80% der Gelder, die sie illegal erwirtschaftet, in Deutschland. Bei den anderen Mafia-Gruppierungen dürfte es kaum anders aussehen. Wie kann es da sein, dass die Politik sich hierzulande derart desinteressiert zeigt? Die Politik bzw. die Industrie Und die Gesellschaft hat oft kein Interesse an einer wirksamen Bekämpfung der italienischen Mafia. Warum nicht? Weil da Gelder kommen. Die bringen Investitionen. Die bringen Arbeitsplätze. Egbert Bülles hat viele Ideen, wie man Cosa Nostra, Camorra und Co. hierzulande wirkungsvoll bekämpfen könnte. Er nennt Stichworte wie Anti-Mafia-Gesetz, Sonderstaatsanwaltschaft und Spezialistentum auf Seiten der Ermittlungsbehörden. Die 2007 nach den Morden von Duisburg vom BKA eingerichtete deutsch-italienische Taskforce zur Bekämpfung der italienischen Mafia in Deutschland reiche da nicht aus, sagt Bülles. Und auch auf juristischer Ebene bestünde erheblicher Nachholbedarf. Unser Strafgesetzbuch von 1871, da sind einige Neuregelungen gekommen, will ich gar nicht abstreiten. Unsere Strafprozessordnung von 1877, damals gab es kein Telefon, es gab kein Handy, es ist komplizierter geworden. Wir haben Internet und so weiter. Die Welt hat sich völlig geändert. Nur die Strukturen, die Einteilungen in Deutschland sind geblieben, wie sie 1871 waren. Eigentlich hatten wir vor, die provozierende Aussage des ehemaligen Oberstaatsanwalts an das Ende unserer Sendung zu setzen. Doch kurz vor Abschluss des Manuskripts erreicht uns plötzlich ein Anruf von Pino Bianco, dem italienischen Gastwirt und Mitbegründer von Mafia Nein Danke. 5 Jahre war Ruhe in Berlin. Jetzt, so sagt er, ginge es mit den Schutzgelderpressungen offenbar plötzlich wieder los. Das ist genau jetzt passiert, vor einer Woche, dass ein Gastronom ruft mich an und sagt, Pino, ich weiß, dass du mit Mafia Nein Danke beschäftigt bist und ich habe gerade eine Anrufe bekommen, er hat gezittert, wirklich. Der Anrufer habe dem Gastronomen ans Herz gelegt, sich um Schutz für das eigene Restaurant zu bemühen. Es sieht also ganz danach aus, als habe die Mafia auch ihr traditionelles Geschäft hierzulande noch nicht völlig aufgegeben. Ich habe die Polizei gerufen, aber die Polizei hat gesagt, ich sollte eine Anzeige machen. Er hat die normale Polizei angerufen. Ja, und dann haben wir versucht, ihn sofort zu helfen. Also, weil man braucht auch Unterstützung, psychologisch auch zu wissen, ich bin nicht allein. Das ist auch ganz wichtig. Kaufen statt töten. Feature von Christian Bläs und Alessandro Alviani. Mit Sebastian Blomberg, Oliver Kraushaar, Hedi Kriegesgotte, Philipp Scheppmann und Helmut Stange. Ton und Technik Dietmar Rötzel, Norbert Vossen, Michael Müller und Andreas Völzing. Regie Iris Drögekamp. Redaktion Wolfram Wessels. Sie hörten eine Produktion des Südwestrundfunks für das ARD-Radio-Feature 2013.